Nein, was Josef Weinmann sagt, ist heute wirklich aktuell. Hast du mal ein Feindbild, hast du eines für mich mitbestellt? Verachtet man die Seuche, so zeugt das von Rationalität. Anders als das Mistgeschwafel, das man hört von früh bis spät. Ich bin rechts, du bist links, wir müssen Todfeinde sein. Mein Freund, denn nur das eigene Lager zählt. Nur das eigene Lager zählt. Rechts, links, sag mir, wo steht der Feind? Wenn nur das eigene Lager zählt, in deiner Versagerwelt. Die Heuschrecken schwärmen, kreisen gierig über uns. Aus buntblühender Landschaft wurde widerlicher Sumpf. Und die vermeintlich weit entfernten beide drei Kahle schreien. Kommt gegen links, kommt gegen rechts, Nazi, Kommunist und Schwein. Wir sind alle Deutsche, werden alle fallen. Bleiben wir ignorant und halten wir nicht zusammen. Denn die Flammen fragen nicht nach links oder rechts. Die Flammen schlagen und zahlen jeweils ins deutsche Gesicht.